Sírvase con confianza. Qué bo. Thank you. Und da kriegten wir alle drei einen gehörigen Schreck. Ich guckte einmal nach links und einmal nach rechts und habe was von einer gewissen Belüftung festgestellt, dass wir beide. You are nothing. Thank you. Juli, sóc l'Isma. Mira, quan arribis, fas un truc al mòbil, al 661-538257.